Freispiel auf Radio Korax. Herzlich willkommen zum Freispiel auf Radio Korax. Wir haben heute ein Freispiel außerhalb des Studios in einer Küche, in der gleich gekocht wird. Sol Reza hat uns in ihre Küche eingeladen. In die Salzstraße 5. In die Salzstraße 5. Und the name of the street is also the name of the title of the broadcast and the topic of the broadcast. It's salt with big letters. So, wir reden über Salz heute, über alle möglichen Aggregatzustände von Salz. Paruski, salt is Sol. Yeah, yeah, did you know that, Sol? No, no, no. In Spanish is sal. It's very... Salinas. Salinas and sal. Y sol, sal, sí, a veces se confunde. Ja, wir haben uns, Freispiel ist ja die Sendung für außergewöhnliches Radio. Es wird heute auch irgendwie ganz profan werden, weil wir kochen. Und die Speisen würzen mit den Gewürzen, die wir hervorbringen. Zumindest ist das das Ziel. Das Ziel. Schwitzen. Tränen. Weinen. Tränen haben ja unterschiedlichen Salzgehalt. Pepper, Salt, crying, sweating. Kannst du Pfeffer hervorbringen? Ja, how to, I don't know. Das wird spannend. Wo der Hase im Pfeffer. Aber ihr wart ja auch im Salzmuseum in Halle. Aber um so richtig reinzukommen, starten wir mit der Geschichte der Stadt, in der wir uns befinden. Halle. Die wird ja gesagt, Halle ist auch der Name für, also Hall ist auch der Name für Salz. Ich habe gestern nochmal im etymologischen Wörterbuch nachgeguckt. Ja, die Sprachwissenschaftler streiten sich tatsächlich. Ja, ja. Das ist schön, weil es gibt ja dieses schöne Buch von dem Uwe Kolbe, heißt der, die Hallische Störung, wo so hallische Typen beschrieben werden. Echt ein tolles Buch. Und der geht eben davon aus, dass es ja hier diese Störung gibt, diese geologische, ja, diese beiden Platten, die aufeinandertreffen, weswegen in Halle Salz gefunden wurde und es damals so reich wurde. Und der münzt das so um in, ja, das ist eben bis heute eine hallische Störung. Diese Stadt ist gestört. Und das finde ich irgendwie gut als Thema auch. But so you decided that you will somehow make a piece about Halle as a salt city, or at least make a first research about this, and we will now listen to a piece, let's say an interview. It's an interview because when I know about the salt in Halle, about the importance, this kind of thing, natural thing in a city, it's very nice because you know about what is the culture of this city and the history about this city, because the salt was very, very important in different parts of world. Yeah. Is it also, but in Argentina, it's not? No, in Chile. In Chile, north of Chile, have Salinas, a very, very beautiful place, because it's very high, near to Cordillera de los Andes, and it's a beautiful place, Atacama, the desert Atacama, is a desert, salt desert. Und für alle, die hier bleiben müssen und nicht in die Atacama-Wüste fahren können, gibt's das Stück aus Halle, ne? Das Salzstück. Ja, das Interview. So we went into the Saline Museum, that's what to say, and we were asking the people about the history of salt in Halle. So for everybody who is uninformed. Also wir haben hier einen Ort mit einer ganz besonderen Geologie. In 500 Meter Tiefe unter uns befindet sich ein ausgetrocknetes Urmeer. Vor 251 Millionen Jahren bereits ausgetrocknet, konnten sich viele Erdschichten drüberlegen. Es ist verdichtet und wir kennen es heute als Steinsalz. Es gibt eine tektonische Plattenverschiebung, die es ermöglicht, dass der Zechstein, das Urmeer, ein Stück nach oben gewandert ist Und über eine Verwerfung, einen Riss in der Erde, kann Regenwasser eindringen, löst das Salz in tieferen Schichten und alles sprudelt als hochkonzentriertes Salzwasser, sogenannte Sohle, bis an die Oberfläche. Und wir haben also die Situation, dass wir an der Oberfläche Salzwasser haben. Hochkonzentriert wie im Toten Meer. Über 20% Salzgehalt. Das ist sehr, sehr viel. Und jetzt muss man wissen, dass Salz und Wasser die Grundlage jeden Lebens ist. Ohne Salz und ohne Wasser würde die Menschheit nicht existieren. Und ein Ort, der Wasser und Salz bietet, ist immer ein besonderer Ort. Also das Wort Salär kommt ja vom Salz her. Und wir kennen heute noch Gebiete in Afrika, wo Salz tatsächlich als Zahlungsmittel gilt. In ähnlicher Form muss man sich das auch hier vorstellen. Mit Sicherheit ist Salz ein wichtiges Tauschgut gewesen. Wir wissen es aus der Zeit der Römer, dass diese Gegend recht reich war. Also man kann Bodenfunde nachweisen, wo römische Rinder bis den Weg bis hierher gefunden haben. Und dazu brauchte man einen Gegenwert. Und wir haben zwar immer wieder Unterbrechungen in der Siedlungsform, in den Siedlungszeiten, aber jedes Mal dreht sich alles um das Salz. Also Salz kann man durchaus europäisch denken. Ja, die Technologien wurden immer ausgetauscht. Wir wissen, dass in der frühen Salzherstellung werden sogenannte Briquetage benutzt und die finde ich europaweit. Also die gleiche Technologie finde ich auch an anderen Orten in Europa. Ja. Wir gehen auch im Mittelalter davon aus, dass Technologien, die hier angewandt wurden, von anderen Orten hier eingeführt wurden. Also die klassische eiserne Siedepfanne gibt es in vergleichbarer Form auch in Italien. Wie hat sich das sozusagen, bis wann war sozusagen Halle die Hallorenstadt und wann hat sich das verändert und warum mit der Industrialisierung? Vorher schon? Also zwei Dinge muss man verstehen. Der sächsische Raum hatte ursprünglich keine eigenen Salzvorkommen, die erschlossen waren. Erst mit der Einrichtung eigener sächsischer Salinen entsteht eine Konkurrenz, was einen negativen Einfluss auf den Salzabsatz hier vor Ort hat. Entsprechend ist das Wachstum des Salzes hier gestoppt gewesen. Und der eigentliche Sprung der Stadt Halle zur Großstadt hat sie nicht dem Salz, sondern der Eisenbahn zu verdanken. Die Eisenbahn, das Eisenbahnkreuz hier in Halle, war im Prinzip die Initialzündung für eine wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region und hat dafür gesorgt, dass schon um 1900 mehr als 100.000 Menschen hier gelebt haben. Die Salzarbeiter sind originär in ihrem Beruf geblieben, bis der Betrieb kleiner geworden ist. Erst dann sind sie in andere Berufe abgewandert. Die Verbliebenen haben aber für sich die Arbeitsplätze gesichert. Man hat nur einen Arbeitsplatz in der Saline bekommen, wenn man aus einer alten Salzsiedlerfamilie gekommen ist. Das führte unter anderem dazu, dass man gern untereinander geheiratet hat. Man schützte so seine Arbeitsplätze. Und das nennt sich ja auch, sozusagen, es gibt ja diese Bruderschaft der, krieg's nicht mehr ganz kurz, Bruderschaft der Haloren oder Bruderschaft der Salzarbeiter oder ich krieg die genaue Bezeichnung nicht mehr zusammen. Das gibt es ja heute noch mehr so im traditionellen, oder wie, gibt es nicht mehr? Es gibt... steht draußen an der vorne, da steht ein Schild, das ist sozusagen, dass sich hier ein Ort des geschützten Wissens befindet und der weitergetragen wird durch diese Bruderschaft, so hatte ich das verstanden. Ich sage das aber nur einmal, weil das so lang ist. Ja. Wir reden jetzt über die Salzwirker Bruderschaft im Tale zu Halle. Kooperation im Sinne des allgemeinen preußischen Landrechtes, immaterielles nationales Kulturerbe der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der vollständige Name. Sage ich nur einmal. Ist zu lang sonst. Die Salzwirker sind lange schon in einer Bruderschaft zusammengeschlossen. Es wird vermutet, dass man hier bereits im 8. Jahrhundert eine erste Bruderschaft hat. Das hängt mit einer alten Legende zusammen, demnach Männer hier vor Ort einem Frankenkönig das Leben retten. Sie werden mit Geschenken bedacht und diese Tradition der Geschenke der Landesherren spiegelt sich noch heute in Traditionen der Salzwirker, die im Hier und Heute leben. Die Bruderschaft heute besteht aus 50 Familien, vertreten durch die Männer, die man in ihrem Festkleid natürlich kennt. Und sie haben einen sozialen Zusammenschluss, denn es ist eine gegenseitige familiäre Unterstützungsverbindung. In Notzeiten hat jeder Halore Anspruch auf finanzielle und materielle Unterstützung aus seiner Bruderschaft. Gleichzeitig erwartet man aber von ihm, dass er sich für die anderen einsetzt, vor allem für die Älteren. Welche Rolle spielen die Frauen in der Bruderschaft? Werden auch Frauen, also wenn es Familien sind, gibt es ja auch wahrscheinlich Frauen, ne? Aber die arbeiten nicht als Salzmacherinnen. Also es ist so, ich betone ja die 50 Familien, weil die Männer nicht losgelöst von ihren Familien dieses Halorenleben praktizieren. Der Jahreskalender der Salzwirker ist so voll gepackt mit Aufgaben im Salz, mit repräsentativen Aufgaben und Gemeinschaftsaufgaben, dass das nur familiär organisiert werden kann. Und die Kinder wachsen hier hinein und die Frauen helfen selbstverständlich bei den Aktivitäten auch mit. Außenvertretungsberechtigt könnte man sagen, treten die Männer auf, aber die Frauen sind genauso aktiv hier. Und wird das dann weitergegeben, also sozusagen in der Familie weitergegeben? Idealerweise ist es so, dass die Tradition der Salzsieder an die Kinder weitergegeben wird. Das wünscht sich jeder Halore. Nicht immer klappt das, aber wir haben viele Generationen von Haloren, die wir heute noch ganz lebendig hier in der Stadt erleben. Manche Familien können das teilweise 500 Jahre nachweisen. Aber das wurde alles sozusagen das Aufbrechen und Abbauen, das wurde ja nicht draußen gemacht. Das war schon sozusagen. Also das Prinzip ist im Endeffekt das gleiche. Ich lasse Wasser verdunsten, es kommt zu einer Sättigung und diese Sättigung führt zu einer Kristallbildung. Das, wie man das am Mittelmeer oder in anderen Salinen am Meer dann auch kennt. Hier ist es so, dass man immer mit unwahrscheinlich viel Energie dieses Wasser erhitzen musste. Und wir reden hier von Temperaturen über 70 Grad. Das allein ist eine Anstrengung, wenn man das tagtäglich in der Arbeit erlebt. Dazu, wie gesagt, diese vielen Mengen, die bewegt werden müssen. Und alte Chroniken des Mittelalters beschreiben auch die Salzwirker folgendermaßen. Sie sehen aus wie weiße Äthiopier, vom Ruß geschwärzt, die armen Hunde, in ihren Lumpen. Und das sagt schon viel über die Lebensumstände aus, denn die Besitzer der Salzsiedestätten waren die Haloren nicht. Sie waren qualifizierte Facharbeiter und mussten ihr täglich Brot im harten Werk des Salzes erbringen. Ja, und die Besonderheit besteht eben in Halle darin, dass diese Salzwirkerfamilien diese Tradition bis zum heutigen Tag noch pflegen. Es ist so, dass das in dieser Form einmalig ist. Es gibt nichts Vergleichbares, wo Familien tatsächlich auch rein praktisch im Salz heute noch gemeinsam arbeiten und dieses weiße Gold herstellen. So viel Salz. Ich nehme mal eine Salzbrezel. Ich habe immer gedacht, als ich diese Salzbrezeln gesehen habe, dass das Salz aus der Saline aus Halle ist, weil das so grobkörnig ist. Aber wahrscheinlich ist es aus Schwäbisch Hall. Die sieden auch Salz. Wir haben ein Stück gehört von Zollresa aus einem Interview, einem Besuch sozusagen im Salzmuseum in Halle. In der heutigen Freispielsendung. With which kind of salt did you do the sounds? The salt museum salt. I buy and make the noises with that. Yeah. That type of salt. Wir kommen gleich zu einer ganz anderen Art und Weise, mit Salz umzugehen. Ja, aber vielleicht können wir vorher kurz übers Essen reden, weil meine Hände sind teigig. Ich dachte, wir hören ein bisschen Musik. Na klar, können wir was essen reden. Nicht beides gleichzeitig. Ich habe voll Hunger. Was gibt's denn Schönes? Also es ist alles salzig. Es gibt salzigen Teig und salzige Kapern und salzige Sardellen, die übrigens nicht zu verwechseln sind mit Anchovies. Steht, also wenn man im kulinarischen Lexikon steht Folgendes: Sardelle, fetter Heringsfisch, intensiv würziges Fleisch, fangfrisch geraucht, gebraten, gebrochen, frittiert oder gegart, geschmolzen, ausgezeichnet. wird aber meist roh, hart gesalzen, als Filet, gerollt und so weiter angeboten. Eignet sich als Würze oder Dekoration? Dekoration. Also wir dekorieren heute überhaupt nicht. Wir essen nur gesalzenes und wollten das eigentlich nicht mit Salz salzen. Aber jetzt sind diese Anchovies, die ja gar nicht Anchovies heißen, die sind ja schon gesalzen. Muss als Halbkonserve kühl gelagert werden, nicht mit Anchovies zu verwechseln. Mhm. In Klammern Nordostatlantik, Mittelmeer, Schwarzes, Asowsches Meer. Da kommen sie her. Aus dem Asowschen Meer? Do you like this kind of small salty fish? Yeah, it's very Spanish thing. The Spanish people, it's very common eat that type of fish in salt. In Peru, no anchovies, but other fishes put in salt for conservation things. Ich knete jetzt mal weiter Teig, weil es gibt, um das zu enthüllen, Sardellenpizza mit Kapern. Und es gibt auch was zum Nachtisch und es wird auch salzig sein. Wo wohnen Kapern? Wo wohnen Kapern in der Wildnis? Kapern in Freiheit? In der Wildnis wohnen ich hab's mal im Euphrat als gesehen. Äpfel. Am Euphrat wachsen die, da ist ja das Paradies am Euphrat. Das sind Blütenknospen. Mhm. Da wachsen so Sträucher und da sind Kapern dran. Super, kann man pflücken im Paradies. Salzlake eingelegt. Ist eigentlich ein Frühlingsgericht dann, ne? Also so dieses noch nicht aufgegangene, gerade so am Knospen des. Schön. Und dann festgehalten in Ewigkeit. Wahnsinn, was, das passt doch alles wie die Faust. Ja, das ist so wie der Salzbrocken auf die Pizza. Gut, ich halte jetzt aber meine Das ist nämlich auch ganz schön. Okay. Mit Elli, die nämlich auch in der Küche mit uns sitzt. Ja, wir spielen erstmal das Lied, oder? Nö. Achso, also ich habe ja auch übrigens, hallo, ich habe hier zur Feier des Tages keltisches Würzsalz mitgebracht, was ich bei mir noch in der Küche gefunden habe. Mit Hallstattsalz. Ich habe gerade mal gegoogelt, das ist wohl so eins der Epizentren damals gewesen, also kulturelles Zentrum der Kelter. Sagt man das? Aber ist das dann, ich habe so den Eindruck, wenn du das so sagst, keltisches Salz, dass das auch total alt ist? Ist das auch alt? Nö, das habe ich letztes Salz Jahr gekauft. Hat noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis 1.9.2019. Hm. Oioioi. Aber dich hat ja Salz auch jenseits deines keltischen Kochsalzes interessiert. Du hast vorhin erzählt, du hast mit unterschiedlichen kristallinen Strukturen auch versucht, das mit Pigmenten, also mit Farbe zusammen zu benutzen. Ja, das kam im Rahmen von dem Volksparksalon, den wir, vorletztes Jahr veranstaltet haben. Aus der Kunstpädagogikklasse von der Burg Giebichenstein und wir haben halt uns zum Thema gemacht Salz und sind da auch natürlich ins Saline Museum gegangen, haben uns angeguckt, wie das Salz produziert wird, habe von dort natürlich auch Salz mitgenommen. I also bought the salt from there wir haben uns natürlich das so als künstlerische Aufgabe gemacht, wie kann man künstlerisch mit Salz umgehen, und da sind ganz unterschiedliche Sachen entstanden, und ich habe damals mit Tusche und Japanpapier experimentiert und da war das für mich naheliegend, das weiterzuführen und einfach zu gucken, was passiert, wenn ich da auch noch Salz mit dazu gebe und wie verhält sich überhaupt Salz, Papier und Tusche zueinander. Und naja, kam mir dann eher vor wie so eine Wissenschaftlerin und habe dann versucht, ganz formal wissenschaftlich erstmal zu arbeiten, indem ich so Proben hergestellt habe und unterschiedliche Verhältnisse untersucht habe, also Verhältnis Wasser, Salz, Tusche, Gemisch und welches Salz in welchem Verhältnis zu Tusche und so weiter und habe dazu dann größere Arbeiten hergestellt. Und das war für mich halt nach wie vor, obwohl ich diese Proben vorher gemacht habe, immer wieder so ein Überraschungsding. Na, was ist dabei entstanden? Also es ist ja schwer zu sehen im Radio. Ja, das hat sich also durch dieses Japan-Papier ja sowieso sehr aufgesogen und verteilt. Aber je nachdem, in welchem Gemisch ich diese Tusche-Salz-Tinktur aufgetragen habe aufs Papier, hat sich das halt unterschiedlich ausgebreitet und diese Salzkristalle haben dafür gesorgt, dass die Tusche ja irgendwie so mehr oder weniger um die Salzkristalle herum verdrängt wurde. Und dadurch sind halt unterschiedliche Strukturen entstanden. Und das war für mich halt das Spannende, weil natürlich Industriesalz sich ganz anders kristallin auch verhalten hat, als jetzt zum Beispiel herkömmliches Kochsalz oder so. Tina, du hast vorhin gesagt, dass man verschiedene Salzsorten unter dem Mikroskop unterscheiden kann. Wie sieht es dann aus? Also das ist eine, ich habe gelesen von einer US-amerikanischen Künstlerin, deren Namen mir jetzt nicht mehr einfällt. Wenn man aber sowas wie Träne googelt, dann findet man die. Und, und die hat Tränen unter dem Mikroskop abgebildet, also fotografiert. Und dabei ließ sich sehr gut nachvollziehen, dass Tränen, je nachdem aus welchem Grund sie entstanden sind, unterschiedlich aussehen. Also wenn ich jetzt Zwiebel schneide gleich und anfange zu weinen, wenn du dann gleich Zwiebeln schneidest und anfängst zu weinen, dann haben die Tränen, wenn man die sich angucken würde, haben so eine Farnform zum Beispiel. Also sie hat das ästhetisch genutzt, aber genau. Und andere, so die Tränen, wenn jetzt hier der jemand einen Ausbruch bekommt, dann sehen die ganz anders aus. Du musst ja jetzt mit deinem Schweiß ohnehin die Pizza würzen. Wahrscheinlich, ich habe dann gedacht, das ist auch nochmal, wenn man das mit Schweiß macht, ist das wahrscheinlich ähnlich, ne? Stress, Schweiß. Ja. Ist anders als Arbeitsschweiß, als Angstschweiß. Angstschweiß, ja, ist definitiv, weil die Hunde greifen ja nicht die Jogger an, sondern mich. Ja, ja. Na, dann würz mal. Ich hab, Leo, mein Sohn, hat mir heute erzählt, dass, dass für ihn Salz ein ganz schräges Material ist, weil es einerseits so omnipräsent ist, also in allem ist irgendwie Salz drin und man würzt es dauernd, benutzt es dauernd und wenn es zu viel ist, dann wird es sofort richtig schlecht und scheiße. Und außerdem ist es eben auch gleichzeitig so ein aggressives Material, so Salzsäure, eben wie du beschrieben hast, das verdrängt eben auch diese Farbpigmente und so, also das hat so eine, das ist so ein sehr spezielles Material, ja. Also das man eigentlich, also ich zum Beispiel bin gar nicht so, ich mag das jetzt, so Schweiß finde ich ganz gut, aber sozusagen jetzt so Salz in der Küche, das ist immer eher sowas, was man, glaube ich, anders benutzt und anfasst als, keine Ahnung, Mehl, Zucker, sonst welches Zeugs, weil es eben doch ganz schön aggressiv ist, inklusive Salzsäure, was ich ja auch irgendwie krass finde. Hast du mal mit Salzsäure probiert zu malen? Nee, das nicht. Aber weil du gerade meintest, dass so Salz in der Küche, das ist für dich eher so ein, also hat sich jetzt so angehört, als ob du es eher so versuchst zu meiden, wenn es nicht anders geht. Aber also ich habe da gerade gedacht, ich glaube, ich bin da genau das Gegenteil. Also Salz ist für mich so, gehört immer zu allem dazu und ich glaube, ich bin auch ein ganz schöner Salzfreak. Also wenn ich jetzt irgendwie entscheiden könnte zwischen Schokolade und Chips oder so, dann würde ich immer auf Chips tendieren, weil irgendwie ich glaube, und da habe ich auch irgendwie die Vermutung, vielleicht macht das auch so ein bisschen süchtig, was ja aber auch gegensätzlich ist, wenn es so aggressiv ist und eigentlich ja auch Wasser entzieht und irgendwie eigentlich nicht gut für den Körper ist, also zu viel, dass man dann trotzdem so wie so sich steigern kann, ne? Also man braucht dann irgendwann immer mehr und immer mehr. Und man muss sich so richtig wieder von Salz entwöhnen, um erstmal wieder so ein Gespür dafür zu bekommen. Wir sind auf dem Wege zum salzigen Psychogramm. I poured salt on a large slug. I watched how the slug writhed and squirmed. It tried to escape me in my burning salt. The slug made no sound. for the mom, I'm sure if I was turned inside out and dipped in salt, I would scream. I remember how the slug glistened and respirated until I put the salt on it. And how I tried to get away, secreting a yellowish-green mucus in great quantities that bubbled slightly. My fascination turned to revulsion as the slug writhed and tossed from side to side, secreting even more yellow-green mucus to try and beat the salt. It was a losing battle for the slug. Because when it had succeeded in rubbing some of the salt off with great effort, I would simply turn the salt shaker on the slug and the game would start over. Eventually, I got bored and left the slug, still writhing in vain, trying to get free of the salt bath that eventually sucked the slug dry. Later, I imagined that my whole body was a tongue, and I was dipped in salt. Ich weiß, Gold ist etwas sehr Wertvolles, Vater. Und auch Edelsteine sind etwas sehr Kostbares. Doch das Kostbarste von allem ist Salz. Ohne Salz gäbe es kein Leben. Ich liebe euch, Vater, wie das Salz. Meine Tochter, ich glaube, du hast nicht überlegt, was du eben gesagt hast. Der Verstand sollte die Worte wägen, sonst siehst du vor lauter Gras keine Wiese mehr. Die kleine Liebe übersieht die große. Deshalb berichtige deine Rede. Sag mir, wie sehr du mich liebst. Mein Verstand und auch mein Herz sagen mir das Richtige. Meine Worte sollten euch meine Liebe zeigen. Ich wiederhole nochmal. Ich liebe euch wie das Salz. Du sagst, wie das Salz, Majestät, wie das Salz, das herumliegt in Kammern und Küchen, von dem es ganze Berge in den Gruben gibt, so viel wie Sand im Meer. Mäßigt euren Zorn. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Schweigt! Ich rede nicht mit euch, sondern mit meiner Tochter. Habt ihr das gehört? Meine liebste Tochter liebt mich wie das Salz. Jeder Bettler kann davon so viel haben, wie er will. Denn was kostet es schon? Nichts! So groß ist die Liebe meiner Tochter! Vater! Ihr habt meinen Sohn gedemütigt und dadurch auch mich, seinen Vater, beleidigt. So wie ihr die wahren und echten Gefühle verachtet, könnt ihr auch nicht die wirklichen Werte und herrlichen Gaben von Mutter Erde erkennen. Ich verfluche dieses Land. Ich verfluche dieses Königreich. Es wird euch die Strafe treffen, die ihr alle verdient habt. Aus meinen Augen! Wutpilger-Streifzüge durch mährisches Draußen und Drinnen. Conquista. Im engsten untern Geherz. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich die hellen Logbüchertürme aufwärts. Bald blinkt es uns an. Das blinkende Salz einer Mitträne. In diesem Gedicht von Paul Celan. Während Ralf schon weint. Ist das so? Hier wird jemand gewaltsam zum Weinen gebracht jetzt. Ja, wir wollen ja damit würzen. Mit dem Salz soll gewürzt werden? Ja, mit den Tränen und dem Schweiß. Das war das Ziel. Eigentlich wollten wir ja eigentlich traurig werden, womit wir... Ralf Wendt steht in der Küche in der Salzstraße 5 und drückt sich zwei halbe Zwiebeln gegen die Augen, um das Weinen zu erzwingen. Bar jeder Traurigkeit. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert nicht, aber es funktioniert. Das allertraurigste Lied, Ralf? Das allertraurigste Lied, was du jemals gehört hast? Welches das ist? Oh, das allertraurigste Lied. Das du, was wir jetzt anmachen könnten und es sofort zum Weinen bringen. Meine Methode ist nicht zu weinen bei den Zwiebeln schneiden, ist die Nase, zu halten und. Es geht auch so, man kann das auch so machen, eigentlich. Ja, genau, so Mund auf und irgendwie nasal sprechen. Ja. Mach mal was Trauriges. Mein trauriges Lied suche ich für nachher raus. Ich würde trotzdem gerne was Trauriges machen. Ja, mach mal. Salzwasser. Wie die Wellen rannten das Land, schon lang, züngeln an Strand und Stein. Die Brandung hat die Küste entflammt. Habe auf den Wald gewartet. War der Wald ein Traum von einem Wald? Habe nichts, nicht gelernt, ihn anzusehen. Das scheint jetzt nicht so eine Weidenzwiebel zu sein. Sind mit dem Wind entfacht, sind Tränen mir. Wie Baum um Baum sich aufsummierte, vom Berg kam wie Getier. So taub die Wärme gelenkten Zweige. Wer wird denn ins Feuer greifen und schreie, sobald eine Sprache dafür und deuten wieder möglich erscheint? Wurde es still und stiller? Und werft die Vögel in den toten Himmel, dass der Wind noch einmal ins Gefieder, noch einmal das Trugbild Flügelschlag. Das war ein salzigen Joghurt, ja? Stück von Tim Holland, der mal am Deutschen Literaturinstitut studiert hat und eine Kooperation hatte mit Radio Mephisto, wo ich damals noch ab und zu Sachen gemacht habe. Und ich habe das vertont und ich habe den Ausdruck, die erste Zeile so schön gefunden, wie die Wellen rannten das Land. Das ist so schön, das spreche ich immer noch vor mich hin manchmal. Kann man eigentlich Salz ersetzen im Kochen? Also gibt es irgendwas, was so eine ähnliche Funktion hat wie Salz? Is there anything, do you know about anything which is a substitute for salt? No. Not to use salt? No, I know about how the indigenous use in Latin America the salt for conservative mood for fish or it's but other word you say for salt? No. What? Nein, gibt's nichts anderes. Ja. Man kann Anders als Zwiebeln kann man Salz aber nicht so naschen. Aber Rentiere, ich meine Hirsche und diese anderen großen Tiere im Wald, die mögen dieses Salz. Die gehen mal hin und lecken. Das ist auch eine Foltermethode im Mittelalter, ne? Man hat den Leuten Salz auf die Sohle gerieben und dann haben die sich totgelacht. Weil die Ziegen dran geleckt haben. Aber ich habe auch gedacht, so, die haben ja die Füße so festgeschnallt und dann haben sie Salz auf die Fußsohlen geschmiert und Ziegen hingestellt. Und die Ziegen haben, also das war eine Geschichte, aber haben dann so die Füße bis auf den Knochen so geleckt. Das dachte Weil die so raue Zunge hatten? Mit ja. Haben und hat so immer wieder Salz drauf und dann halt bis zum Knochen weggeleckt. Da kriegt ja das Salz in die Wunde nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. La sal no sala. Mm-hmm. Actually, I wanted to play a song. This song is a popular song in Argentina. Is Charlie Garcia is a very important musician, rock musician, but this song have a title about the salt no is tasty. More. The salt is not tasty anymore. Anymore, yeah, because the industry make you buy more salt for cooking, and you need more salt for tasty salt. Ah, yeah. And the sugar is the same thing. Aha, okay. So, if you, wenn Sie richtig salziges Salz kaufen wollen, dann müssen Sie das natürlich im Saline-Museum in Halle machen. Ja, man kann ja auch Salzwasser Meereswasser abkochen und dann muss man das Kondenswasser, was aus Dampf aufsteigt, mit einer Zellophantüte fangen und in so einen Becher und dann kann man in der Wüste überleben. Ganz einfach. So, das Salz für die Auberginen, damit das Salz die Feuchtigkeit aus den Auberginen rauszieht. Das ist ein ganz alter Hut, den ich gerade erst gelernt habe. Kaufst du dann so die Nüsse richtig? Ich habe das gemacht und habe ziemlich. Hast du auch so einen kleinen Muskatbrocken in Nein, ja, das, also tatsächlich hatte ich das gelesen in der italienischen Liebesgeschichte, dass die Frau, während sie Wochen, also nach Wochen, kommt ihr Liebhaber mal nach Hause und sie macht sich eine Muskatnuss rein, weil dann, ja, so. Also die lutscht sie dabei, während sie ihn begrüßt. Aber ich habe mal ein bisschen, also über die normale Essensdosierung hinaus, das als Droge benutzt. Kann man sich damit auch einreiben? Und dann? Wie mit Tollkirsche oder so? Ach, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht probiert. Jetzt kommt schon die salzigen Anchovies auf die Pizza. Eigentlich würde ich am liebsten mal über das darf man ja nicht, weil es so wenig ist. Ja, denkst du, wir haben noch eins. Oh, yes, yes. Wenn wir noch eine ganz ohne machen, sind da draußen auch noch Vegetarier. Weiß ich nicht. Dann können wir... Soll ich mal fragen? Was sind die Leute? Wein oder Bier? Es gibt Bier. Was ist ein Bier? Also, mir ist bei dem Gedanken daran, was ist sozusagen, welche Art von... Das ist the same refrigerator I have at my flat. Exquisit Bier aus dem exquisit Kühlschrank. Was ich sagen wollte, was mir, ich habe darüber nachgedacht, was sozusagen würzige Musik für mich ist. Und Sugar Babes? Weil süß. Nee, ich dachte eher so, ich hatte heute den ganzen Tag irgendwie Red Hot Chili Pepper. Oh, das ist so. Under the Bridge. Ach so, okay. Ich hätte hier mal so einen schönen, darf ich mal? Salz in die Wunde. Boah, es riecht hier aber auch schon so ein bisschen. Ist es angebrannt? Nee. Da ist bestimmt was auf dem Boden, was so ein bisschen noch mit anbrennt, ne? Ja. Und Ralf musste immer noch weinen. Du schneidest ja immer noch Zwiebeln. Also seit 5 Minuten schneidest du gefühlt Zwiebeln. Ja, das ist komisch. Cheers. Also das sind irgendwie keine Weinzwiebeln. Cheers, Sol. Cheers. Also macht dir nichts gerade. Ich kann es eigentlich fast nicht glauben. Aber vielleicht hat das wirklich was mit der Produktion zu tun. Vielleicht sind das einfach, vielleicht sind Bio-Zwiebeln doch mehr dazu geeignet zu weinen oder so. Hast du dir die wirklich ins Auge gehalten? Das liegt doch an der Brille, oder? Brille ist Schutz gegen Zwiebeln. Oder nicht dabei atmen. Hast du noch spezielle Methoden, wie du dich vor dem Wein von Zwiebeln schützen kannst? Also es gibt ja, ich habe das mal recherchiert. Das funktioniert bei mir nicht richtig. Nicht? Also ich habe einen guten Kumpel, der fängt an zu schneiden und schon ist es vorbei. Der heult, aber bei mir passiert nichts. Also ich glaube, das ist dann so... Echt unterschiedlich. Meinst du, das ist typabhängig? Ich denke schon. Also ich habe damit überhaupt kaum Probleme. Also wirklich. Keine Ahnung, wie das... Also, ja. Ich habe sogar einmal mir eine Schwimmbrille beim Zwiebelschneiden aufgesetzt, ja, um mich zu schützen. Ja, das funktioniert. Ja, klar, das funktioniert. Aber irgendwie läuft dann einem mehr aus der Nase wieder raus. Also, reinigend. Ja, was ja auch gut ist, ist, also Salz. Salzwasser ist ja auch gut, ne, für die Reinigung des Körpers. Ja. Sagt man ja auch, totes Meer, na klar. Da kann man nicht ertrinken. Hm? Also zweifach gut. Mhm. Und aber leider muss man auf dem Ozean verdursten, ja. Weil das Salz, wenn man das Meerwasser trinkt, dann entzieht das noch mehr dem Körper Wasser, als man eigentlich vorhatte. Ich habe ja auch so einen Artikel aus der National Geographic von März 2018, also blutfrisch. Hier steht, nach dem Kaspischen Meer war der Urmiya-See im Iran eins der größten Salzwassersee im Nahen Osten. Aber in den vergangenen 30 Jahren ist er um etwa 80% geschrumpft. Die Flamingos, die hier früher Salzwasserkrebse in Hülle und Fülle fanden, sind fast alle verschwunden. Das gleiche gilt für Pelikane, Reiher und Enten. Übrig geblieben sind nutzlos gewordene Anleger und rostige Bootsgerippe, die langsam im Sand versinken. Der Wind bläst Salzstaub vom Seeboden auf die umliegenden Felder und macht den Ackerboden nach und nach unfruchtbar. Ein Einwohner in den 90 Kilometer entfernten Millionenstadt Tabriz klagen nach Staubstürmen über Entzündungen an Augen, Haut und Lunge. Und das einladende türkisblaue Wasser am Urmiya-See verfärbt sich seit einiger Zeit immer wieder blutrot. Auswirkungen der Algenblüte bei steigendem Salzgehalt. Viele Touristen, die früher hier Heilbäder nahmen, kommen nicht mehr. Rund um den Urmiya-See verstärkt der Klimawandel die Dürreperioden und treibt die ohnehin unerträglichen Sommertemperaturen weiter in die Höhe. Zudem leiten mehrere tausend illegale Brunnen und immer neue Dämme und Bewässerungsprojekte Wasser zum Anbau von Äpfeln, Weizen und Sonnenblumen aus den Zuflüssen ab. Experten befürchten, dass nach dem Aralsee auch der Urmiya-See der Übernutzung zum Opfer fallen könnte. Ja, stimmt, Aralsee, genau. Mich hat das jetzt erinnert an eine Reise, die ich mal durch Tunesien gemacht habe. Und da sind wir einmal an so einem ausgetrockneten Salzsee vorbeigekommen. Das sind, glaube ich, so in so Nordafrika sind das halt so Seen, die früher mal Teil des Meeres waren, aber dann so abgetrennt wurden. Und das war halt ausgetrocknet und da hast du fast bis zum Horizont so eine weiße Fläche gehabt. War komplett ausgetrocknet und du hast wie so eine Salzkruste überall. Und wenn du so langläufst, knirscht das bei jedem Schritt. Und dann habe ich einmal so ein bisschen näher drauf geguckt auf diese Salzoberfläche und da waren so tausende von Insekten, die so auf diesem Salz saßen und da festgetrocknet sind und da quasi auch so konserviert waren dann dadurch. Da war das wie so ein Insektenmuseum. Friedhof, ja. Mhm. Wie war der Sound, als du dann da so rübergelaufen bist? Also so schneemäßig, dass es so knirscht oder? Ja, das knirscht. Also es ist ein bisschen anders als Schnee, aber ja, das ist wie, als würdest du durch so eine sehr dünne Kruste halt laufen. Mit jedem Schritt halt irgendwie. Und das abgefahren, also das habe ich, sowas habe ich vorher noch nie gesehen, dass du wirklich bis zum Horizont so eine weiße Fläche hast. Das ist ganz surreal. Man sagt doch auch, wenn man so viel auf so weiße Fläche guckt, dass man irgendwann, dass die Augen also irgendwann nicht mehr mitkommen oder dass man dann ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so ein weißes Rauschen wie vor den Augen hat und Schneeblindheit. Schneeblindheit ist ja... Schneeblindheit, ja, genau. Snowblind. Ja. Was hattest du vorgelesen? Blutrot? Warum färbt sich dieser See blutrot? Durch irgendeine bestimmte Algenbildung, die entsteht. So. Weil, apropos blutrot, in Homers Odyssee, also da beschreibt er das Meer eigentlich nur violett, also rot. Da ist jetzt halt die Frage, haben die Menschen... Also die Farbwahrnehmung der Farbe Blau, wann kam die anthropologisch an der Evolution, anthropologischen Evolution, kam die erst später oder liegt es einfach am Poetischen, dass er das mehr wie die Liebe, die Liebe der Farbe, die Liebe wird die Farbe rot zugeschrieben und liegt es daran, dass... das Meer hat sich verfärbt seitdem. Ja. Ja, also alle Tränen der Liebe, die geweint wurden. Der Himmel war auch nicht blau früher. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Ist aber so. Ich war mal in den Salinen in Burgas in Bulgarien und konnte überhaupt nichts sehen, weil es auch so überstrahlt war und man eigentlich immer vermieden hat, auf den Boden zu gucken und lieber nach oben geguckt hat. Der Himmel war damals noch weiß und das war aber ein anderes Weiß als das Salz, was überall war. Und dann habe ich wieder runtergeguckt und bin vollkommen erschrocken, weil vor mir auf einmal sich aus diesem ganzen weißen, glänzenden Zeug so ein Körper rausschälte. Der war aber nur 5 Meter von mir weg. Und es war ein alter Mann, der so vornüber gebeugt stand, mitten in diesem Salz. Und der war selber schon ganz weiß, weil diese ganzen Salzkristalle auf seinem Körper, der hat da wegen einer Lunge irgendwie wahrscheinlich den ganzen Tag gestanden. Und der war eben selber schon total weiß. Und das war echt ein spooky Bild in dieser Salzwüste. Wie diese Figur, don't worry, be curry, wie diese Figuren, die so versteinert sind, vielleicht kam dir das so vor. Oder? Bloß nicht rosa, sondern weiß. Ja, ne, ich habe dann gedacht, wenn das jetzt eine Salzkruste ist, ob die ihn am Leben erhält, ob das wie so bei so einem, oder ob ihn, also ja, das ist ja irgendwas, was dann sozusagen auch wie so ein Schutz ist. Das konserviert die Lebenskräfte, ja, und in seinem Alter wird er niemals sterben, genau. Der steht heute noch da. Der gepökelte Rentner von Burgas. Bulgarien. Salziger Song von der Combo Funkstörung. Boah, es ist heiß hier. Ja, richtig. Ja. And then you can drink. And the other way, a variation is tequila gold. I know it from clubs, dance clubs in Halle. What was tequila gold? That's only a variation of the... No. Well, it's a long time ago. I don't know anymore. Would you please explain to me about drinking culture of tequila? Because I think it's in America. I don't know too much, but exists in Latin America. No, in Mexico and other places, the people drink a lot. Cuervo is the mark of tequila, very, very common. But in Mexico, it's not good for drink. Exist other tequila more tasty for drink. It's a Azulejo. It's the very, very nice tequila because it's not too tasty. It's very nice, the taste of this tequila, and it's a very añejo, it's significant, it's very old, añejo is very old, and it's tasty very, very good. We test now as the first salty product of our kitchen today. It's a bit too salty, maybe. No. No? What have you done? It's not only a drink, it's a drink with something to eat. It's the Zwiebeln? A bit. Oh, what? What is the liquid rest? Is yogurt with onions a bit? Crying yogurt. Crying yogurt. But apropos crying, I really want to introduce to the audience alle Korax-Hörerinnen und Hörer. Sie hören das Freispiel. Es geht ums Salz. Also ich wollte ja von der würzigen Stimme sprechen. Und ich finde, Nico hat eine würzige Stimme. Und sie hat einen Film gemacht in Ende der 60er, 69, mit einem französischen Filmemacher, mit dem sie auch eine Zeit lang zusammengelebt hat. Der Film spielt in der Wüste, wenn auch nicht in der Salzwüste. Und in dem Film weint Nico hauptsächlich und schreit. Und sie hat den, alle Musik geschrieben und gesungen, die diesen Film beinhalten. Und wir hören jetzt All That Is My Own. Nach draußen geworfen, also die Salzkerze brennt gut und sie verflüssigt sich auch schon so langsam. Also sie gibt ja immer so ein bisschen, ein bisschen Flüssigkeit ab. Aber die Salzkerze, das ist so ein Bergkristall und da drin ist es so eine Aussparung, da kann man ein Teelicht reinstellen, was jetzt auch der Fall ist. Und genau nicht. Also meine Erfahrung ist, wenn die lange brennt, das Teelicht, dass dann durch die Wärme der Salzkristall irgendwie anfängt, so zu, wie so zu schmilzen oder so. Also jetzt nicht wirklich sich aufzulösen, aber ja, irgendwie sondert das dann so Flüssigkeit ab. Weshalb ich es auch im, also zu Hause eigentlich nie anmache, weil irgendwie wird es dann irgendwann komisch, aber. But is it like, you know, Bad Dürrenberg? What is that? Bad Dürrenberg? It's the longest, you can take the tram. Okay. And it's and drive to Bad Dürrenberg. It's a Bad Dürrenberg. It's the longest way you can take with a tram in Germany, Europe, world. Everybody know? Anybody know? But the tram. No, Nico is going to sleep. Nico's gone. To see. To sleep. So. To the salty sea of sleep. Now you by Dürrenberg, and there you have to go when you want to do something good for your health. Okay, you can take a breath. Intensively, mm-hmm. Intensive. It's like a spa area, right? Or yeah. And I want where to all ask, the old people go for it. Yeah. And perhaps when you go there in summer and the salt is going to the air from the, it's like Zapfen. That's ash. Yeah. Yeah, it's very ugly. It's like a salty. Okay. A salty, warm, hot area. And perhaps it's the same thing or stuff what happens when you what happened to the candle, perhaps? Maybe. Salz ist ja wertvoll und das, Ja, falls wir das nicht schon oft genug gesagt haben, wie wertvoll das Salz ist. Salz? Deswegen gibt es auch das zahlreiche... Das ist ja echtes Salz. Aber bloß kein Salz. Jodsalz, ne? Hast du mehr davon? Ja, hab ich. Ich hab genug davon. Genug für ein ganzes Königreich. Womit soll ich euch das lohnen, edle Frau? Ich will nichts haben. Nur, dass ihr mich so liebt, Vater. Wie dieses Salz. Marschka. Jetzt erkenne ich dich, Frankie. Ich hab dir ja so Unrecht getan. Vergib mir. Vergib den alten Toren. Maruschka ist wieder hier! Die Prinzessin Maruschka ist wieder hier! Sie hat sich mit ihrem Vater versöhnt! Leute, unser Unglück ist zu Ende. Eure Tränen haben uns erlöst aus dieser schrecklichen Not. Aber eure Opfer wären vergeblich gewesen, wenn wir daraus nicht gelernt hätten, dass die Liebe das Wertvollste und Schönste im menschlichen Leben ist. Auch jetzt hat ihre Kraft zwei Menschen zusammengeführt. Vor euch steht die zukünftige Königin und ihr Gatte, der Salzprinz. Hiermit übergebe ich dir mein Zepter und damit das ganze Königreich. Ich wünsche euch ein langes Leben und viel Glück. Regiert dieses schöne Land klug und gerecht. Zum ewigen Gedenken an diesen Tag bestimme ich, dass in unserem Land jeder Gast empfangen werde, nicht nur mit Brot, sondern auch mit Salz. Es ist richtig warm hier. Es ist richtig heiß. um die salzigen Speisen zu verenden, brauchen wir ein bisschen mehr Schweiß. Du lachst, weil meine Hand so teigig aussieht. Und da wir ja alle keinen Sport treiben, lässt sich das Schwitzen außer über das Stellen in die Sonne noch über wilden Tanz herstellen. Und es gibt ein schönes Stück von Chantal Dumas, das heißt Tanz. Und ist jetzt weniger wild, aber sehr körperbetont. Jeder einzelne Schritt zählt. Beschleunigt sich. Ich laufe. Schneller. Immer schneller. Es ist nicht die Musik. Hier. Langsam. Ich bleibe still. Ich habe deine geliebten Zwiebeln hier noch. Wieder los. Schneller. Wenn du die noch schneller. Ja, kann ich noch drüber? Körper zum Boden geneigt beim Laufen. Langsamer. Anhalten. Wiederholen. Die Kurve beschleunigt sich weiter. Zum Halbkreis. Lange Ellipse. Noch länger. Das Licht als Anhaltspunkt. Stopp. Zusammen. Das Gewicht nach vorn, falle fast, wieder los. Der Blutdruck sinkt. Ich lege mich hin, als hätte ich kein Rückgrat mehr. Der chaotische Umlauf der Lymphe. Die Statik stört mich nicht. Im Gegenteil. Luft. Deswegen falle ich. Das ist physiologisch. Ich bin außer Atem. Ich bin benommen. Das ist nicht schlimm. Du schwindest aus meinen Augen. Höre dich nicht mehr. Eine Stütze. Da. Hier. Mein Gewicht. Hingeben. Was waren da für Töne drin? Du hast gesagt Körpertöne? Na, man hört schon Leute atmen und streichen und dann hört man auch, also kann sich ja jeder selber, was das sein kann, diese Überforderungstöne, die da vorkommen. Schwitzen macht kein Geräusch, sondern das, was einen zum Schwitzen bringt, macht Geräusche. Das machen wir jetzt einfach, oder? Wir sind sowieso, jetzt wird hier so viel Salziges gekocht. Ja, wir brauchen eigentlich fast keine Musik mehr, die sie uns zum Schwitzen bringt, weil also wir sitzen hier gerade in einer ziemlich kleinen Küche und der Herd ist an und hier wird sowieso die ganze Zeit rumrotiert. Also Humanity Level is very high here. Humidity. So, ne? Thank you. Also das Kochen ist jetzt fast zu Ende vollzogen. Was gibt's eigentlich zum Nachtisch? Ich bin so im Wahnsinn. Ich schwitze. Und die erste Pizza, wie ja bereits eingangs vorgestellt, besteht aus Sardellen, die nicht zu verwechseln sind mit Anchovies, Kapern, Tomaten und Käse. Was ist der Käse? Und die zweite Pizza, die auch nicht so richtig aufs Blech passt, besteht aus Sardellen, Kapern, Avocado, Tomate und alles besteht aus sehr viel Zwiebel. Nein, also gerade so Zwiebel. Und was gibt's zum Nachtisch? Zum Nachtisch gibt's krass salziges Schokozeugs. Ja. Wenn ich da noch Lust drauf habe. Süß und salzig. Mhm. Und dancen wir jetzt noch ein bisschen, um das Salz aus unseren Achselhöhlen in die Pfanne tropfen zu lassen. Mach hier schon mal ein bisschen über die Pizza. Ja, mach mal ein bisschen. Süß und salzig. We are all pregnant. Ach so, ja, wir sind auch, also das ist das, Sie hören Radio Korax, das ist das Freispiel. Wir stehen schwitzend in der Küche und haben heute sozusagen ganz profan eine Live-Koch- über Salz reden, Radiosendung gemacht, mit Wein, mit Schwitzen und and with taste. Das schmeckt gut. In der Küche von Sol Risa. Bisschen salzig. Der Teig ist wahrscheinlich versalzen. Mir ist echt so heiß, dass mir fast das Mikro so aus der Hand flutscht. Ja. Vielleicht machen wir doch ein bisschen smootheren Tanzsong. Richtig ausatmen. Nee, also wenn dann ja, richtig. Ja, aber dann immer Sumak. Ja, alles klar. Okay. Mach's gut, bis Ciao. Demnächst. Ja. Ahoi. Oh, sabia ne, oh, sabu coca, oh, sabia ne, oh, sabia ne. Freispiel auf Radio Korax.